Der Plan wurde in schon fortgeschrittenem Planungszustand vereitelt. Doch wenn es gelänge, dass der türkische Sultan für das befreundete Deutsche Reich den Dschihad ausruft und sich daraufhin alle Muslime gegen die britischen und französischen Gegner erheben, dann müsste die Schlacht schnell entschieden sein. Um die Gunst des Sultans zu gewinnen, wollte man einige muslimische Kriegsgefangene feierlich in Konstantinopel freilassen. Die Reise würde nicht nur für Stern ein großes Abenteuer werden, für seine Gefangenen Freund, Feinde ebenfalls und am Ende der Spannungskette für den heutigen Leser des Romans von Jakob Hein mit dem Titel »Die Orientmission des Leutnant Stern«, des ersten historischen Romans des humoristischen Erzählers Hein. Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, Sohn des Schriftstellers Christoph Hein, lebt seit 1972 mit seiner Familie in Berlin. Er arbeitet als Kinder- und Jugendpsychiater. Seit 1998 ist er Mitglied der Reformbühne Heim und Welt. Er hat inzwischen 14 Bücher veröffentlicht, darunter Mein erstes T-Shirt 2001, Herr Jensen steigt aus 2006, Wurst und Wahn und zuletzt Kaltes Wasser im Jahr 2016. Jetzt liest Jakob Hein einen zweiten Teil aus seinem neuen Roman Die Orientmission des Leutnant Stern vor. Ja, wir finden jetzt Edgar Stern, als er gerade seinen Zug mit 14 muslimischen Gefangenen und einer Funkstation und einem fehlenden Pass, denn es wurde ein Pass ihm abgenommen, der kontrolliert werden soll im Bukarester Ministerium. Und so kommen sie jetzt an die Grenze und hier entscheidet sich ihre Mission. Wenn sie jetzt aus Rumänien rauskommen, ist alles gut, dann hat er im Grunde genommen seine Mission erfüllt. Wenn es ihnen nicht gelingen sollte, aus Rumänien herauszukommen, dann ist das ganze Unternehmen in Gefahr. Edgar Stern möchte die 14 Muslime zum Sultan von Konstantinopel bringen, damit die dort feierlich freigelassen werden können, während der Sultan den Dschihad verkündet. Ja, und wenn sie jetzt festgesetzt werden, dann ist alles verloren, denn das Datum des Dschihads ist bereits verkündet. Es ist klar, wann das stattfinden wird und sie müssen also eigentlich ihren Anschlusszug bekommen und sie dampfen jetzt relativ gemütlich in Richtung der Donau. Im Moment sitzen sie noch in einem Hotel in Bukarest. Die Lokomotive wird neu befüllt mit Kohlen und Wasser und dann werden sie am nächsten Morgen aufbrechen. Und wir treffen Edgar Stern in diesem Hotel. Stern war nicht anspruchsvoll, aber er hatte sofort gesehen, dass er sogar in seinen ersten Wochen im Feld wesentlich besser untergebracht gewesen war als in dieser Bukarester Absteige. In den Scheunen am Rhein war es staubig gewesen, hier in Elvetia regierte der Dreck. Aber nicht nur der Bettwanzen wegen war für ihn an Schlaf nicht zu denken. Die ganze Nacht verbrachte er mit Überlegungen, wie er seine bunte Truppe wieder aus Rumänien herausbringen könnte. Überlegungen in einem zerschlissenen Bett angestellt, die ihm selbst völlig sinnlos erschienen, im Grunde reines Grübeln waren. Es würde sowieso auf Fortunas Laune ankommen, sollte ihre Mission zu einem glücklichen Ende kommen. Schabinger hatte ihm berichtet, warum die drei Araber bei ihm im Schlafwagen vorgesprochen hatten. Das fehlte gerade noch, dass sich die Muslime jetzt noch zusätzlich Probleme ausdachten, die bisher niemand hatte. Entsprechend machte es Stern jedenfalls nicht viel aus, das Schweizer Wanzenschloss schon sehr früh wieder in Richtung Bahnhof verlassen zu müssen, wo sie pünktlich um 7 Uhr ihren Zug bestiegen und nach Giorgio fuhren. Der Ort an der Donau würde hoffentlich ihre letzte Station im Feindesland sein. Von dort wollten sie nach Bulgarien fahren, nach Rustschuk, einem Ort, der auf Bulgarisch ausgerechnet Russe hieß. Aber trotz des Namens gab es dort keine Russen, im Gegenteil. Waren sie erst in Rustschuk, wären sie sowohl in Sicherheit wie auch praktisch schon in Konstantinopel. Die andere Seite der Donau war sprichwörtlich ihr sicheres Ufer. Schnaufend näherte sich die Balkanbahn der Donau. Es war noch früher Morgen, als der Zug an seinem Endbahnhof ankam. Für Lok und Waggons würde es von hier aus zurück nach Berlin gehen. Das Schicksal von Stern und seinem Zirkus Estrella war in diesem Augenblick nicht so gewiss. Wieder einmal standen sie nicht nur vor Kälte zitternd auf einem Bahnhof, wieder einmal waren sie die Attraktion des Ortes. Die Idee, sich als Zirkus auszugeben, erschien Stern im Laufe der Reise immer mehr das Wesen der Sache zu treffen. Sie hätten bei ihren Aufenthalten jeweils auch Eintritt verlangen können und sicher einiges verdient, mit dem sie die preußische Staatskasse hätten füllen können. Denn so neugierig und sensationslüstern, wie die Leute hier die frierenden Orientalen begafften, hätten sie sicher auch Geld dafür bezahlt. Der Bahnhofskommandant war nach Sterns Einschätzung im zivilen Leben vielleicht Metzger und stellvertretender Vorsitzender der örtlichen Handwerkskammer. Jedenfalls ein Mensch, für den es schon einer Bewaffnung gleichkam, dass man ihm eine Uniform geschneidert hatte. Ergriffen von seiner eigenen Bedeutung, schritt er über den Bahnsteig und musterte die Truppe. Er schien überzeugt, die Situation bestens im Griff zu haben und würde Kraft seiner Uniform in nächster Zukunft eine brillante Entscheidung treffen. Seiner Meinung nach konnte sich der rumänische König nur gratulieren, einen so großartigen Mann in seiner Armee zu wissen. Naja, das könnte machbar sein, dachte Stern. Verkannte aber auch die Gefahr nicht, die hinter dem selbstzufriedenen Schmerbauch lauerte. Da in den Augen solcher selbstbezogener Menschen Fehler immer nur von anderen gemacht wurden, könnte ihre Situation auch sehr schnell brenzlig werden, wenn dieser Mann auf eine seiner zahlreichen Beschränktheiten stieß. Aber richtig gespielt konnte es zum Glücksfall für Stern und seine Mission werden. Hauptmann Zimitschka war so selbstzufrieden, dass es ihm auch nicht in den Sinn gekommen war, die dringenden Depeschen der militärischen Führung zu lesen. Sein Dienstgrad, seine Funktion und sein Bauchumfang hatten ihn in ein Stadium der Selbstüberschätzung versetzt, das er vermutlich annahm, den Krieg notfalls auch allein für den König von Rumänien gewinnen zu können. Da schien es ihm überflüssig, sein kriegswichtiges Dasein mit dem Lesen irgendwelcher Schreiben zu unterbrechen, lästiger Epistel irgendwelcher Bürohengste, während er hier ganz vorn an der Front stand und Rumänien vor dem drohenden Ansturm der Barbaren schützte. Ein größeres Glück, dachte Stern, könnten sie nicht haben, wenn Zimitschka nur endlich das Studium ihrer Pässe beenden und ihnen das Signal für das Betreten der Fähre geben würde, dann wäre es geschafft. Doch der Bahnhofskommandant ließ sich natürlich nicht zur Eile antreiben, soweit kam es noch. Er wusste zwar nicht, was er hier tat, aber er würde es in Würde und Gründlichkeit tun. Schließlich, nachdem er noch einen Blick auf ihr Gepäck geworfen hatte, reichte er Stern die Pässe wieder zurück. »Es ist soweit alles in Ordnung«, sagte der Hauptmann. »Das Königreich Rumänien gestattet Ihnen, unser geliebtes Vaterland, wieder zu verlassen. Und nehmen Sie um Gottes Willen Ihre Orientalen mit.« »Jawohl, Herr Hauptmann«, sagte Stern unterwürfig, »wie Sie befehlen.« Der Hauptmann nickte den Trägern mit dem Kopf zu und die Gesellschaft setzte sich in Richtung Fähre in Bewegung. »Augenblick noch«, rief er plötzlich. Stern blieb stehen, zischte allerdings den Funkern zu, dass diese weitergehen sollten. Weder das Gepäck noch seine Zirkustruppe waren auf der Fähre, noch hätte alles schiefgehen können. Das Schiff war nur noch ein paar Schritte entfernt und vom Bug wehte die bulgarische Flagge. Zur Not müsste Stern allein hier bleiben. »Herr Hauptmann«, fragte Stern in fragendem Tonfall, während er ein paar unschlüssige Schritte zurück zum Bahnhofskommandanten ging. Er wollte keinesfalls den Eindruck einer Flucht erwecken. »Sagen Sie mal, Sie hatten mir doch nur 16 Pässe zur Prüfung gegeben?« »Ja«, gab Stern zu. »Sie sind doch aber eine Gruppe von 17 Personen.« Einfache Arithmetik beherrschte er auf jeden Fall. »Und was ist mit mir?«, fragte Stern kurzerhand. Diese billige Replik war das Einzige, auf das er in seiner schlaflosen Nacht gekommen war, um das Fehlen des Passes zu begründen. »Ach so, ja, natürlich.« Hauptmann Zimitschka war zufrieden, dass er dieses Problem auch noch gelöst hatte. Die Ausländer sollten wissen, mit wem sie es hier zu tun hatten und dass sich die rumänische Armee, vertreten durch einen ihrer tapfersten Hauptmänner, nicht zum Besten halten ließ. Mehr Glück als Verstand, hatte seine Mutter immer zu Stern und seinen Geschwistern gesagt, wenn sie mit einer Lausbüberei davongekommen waren und damit gleichsam diesen Tag am Bahnhof von Georgiou vorhergesagt. Die wunderbare Mischung aus Selbstgefälligkeit, wahrem Nationalstolz und Dummheit des Hauptmanns, der in seiner Uniform nicht in der Lage war, einen Fehler zu machen, führten dazu, dass er die dürftige Nichterklärung von Stern mit dem bedeutungsschweren Nicken eines Mannes, eines Hauptmannes sogar, quittierte, der immer schon alles verstanden hatte. Mehr Glück als Verstand hatten dafür gesorgt, dass die Fähre nach Rustschuk mit allen Mann und allem Gepäck von der rumänischen Fährstation ablegen konnte. Auf ihren bulgarischen Stationen ließen sie sich die rumänischen Zeitungen kommen, die offensichtlich schon Stunden nach ihrem Verlassen des Landes eine riesige Geschichte aus ihrer Reise gemacht hatten. Wie immer war die Geschichte, die die Presse aus ihrem kleinen Abenteuer machte, viel spannender als die schnöde Realität ihrer Reise. Da wurden aus den 14 Marokkanern ganze Divisionen kriegslüsterner Osmanen. Aus ihrer Funkstation wurden halbe Feldstationen und Stern wurde zu einem der hochrangigsten Mitarbeiter des preußischen Militärgeheimdienstes hochgeschrieben. Wir treffen jetzt wieder Tassaud, den Berber, der Teil dieser muslimischen Truppe ist, die Stern nach Konstantinopel bringt, und hören seine Stimme nach Grenzübertritt. Endlich hatte Herr Stern keine Angst mehr. Seit dem großen Bahnhof in Berlin hatte er besorgt geschaut, war mit gerunzelter Stirn herumgelaufen. Immer war Spannung in seiner Stimme zu vernehmen gewesen, war er laut geworden, hatte wenig gegessen. Weil Tassaud die Worte von Herrn Stern und der anderen Deutschen nicht verstehen konnte, blieb ihm die Beobachtung. Auch Adelfid sprach kein Deutsch, und das Wenige, was Stern und der Dragoman ihnen auf Französisch oder Arabisch sagten, sollte sie beruhigen. Aber sie waren keine Kinder, sie waren nicht dumm. Sie verstanden vielleicht nicht alles und schon gar nicht die vielen verschiedenen bunten Uniformen, die es für sie im Zug und auf den Bahnhöfen Tag für Tag zu bewundern gab. Aber sie verstanden den Tonfall der Offiziere, die mit bösen Blicken die Papiere anschauten, die ihnen Herr Stern zu geben hatte. Sie verstanden nur zu gut, dass Gefahr drohte, für sie, für ihre Herren, für alle. Herr Stern erinnerte Tassaud an den besorgten Hirten, der seine Herde durch ein Gebiet zu führen versucht, von dem er weiß, dass es dort Wölfe gibt, der wenig schläft, stets wachsam hinter jeden Felsvorsprung schaut und dabei gleichzeitig versucht, beruhigend auf die Herde einzureden. War die Lage ruhig, musste niemand beruhigt werden. Doch alles war anders, seitdem sie mit dem Schiff übergesetzt hatten. Herr Stern lachte und scherzte, er aß eine Riesenportion und schlief laut schnarchend ein, sobald sie in dem Zug saßen, der sie hinter dem Fluss abgeholt hatte. Die Zeitung, die er immer mit sorgenvollem Blick nervös durchgeblättert hatte, las er jetzt lachend und weinend, zeigte ihnen bestimmte Artikel und erklärte Adelfid geduldig auf Französisch, was ihn so fröhlich machte. Sie hätten wohl niemals nach Konstantinopel fahren dürfen. Darum sollten sie auf der Strecke sagen, dass sie Gaukler, Jahrmarktspieler waren. Doch das war jetzt vorbei. Ab sofort durften sie, ja, sollten sie sogar jedem sagen, wer sie waren, woher sie kamen, solange sie nur nicht vergaßen, auch zu sagen, wie freundlich der deutsche Kaiser und seine Untertanen zu ihm gewesen waren. Aber warum hätten sie das auch nicht sagen sollen? Den Kaiser selbst hatte Tassaud zwar nicht getroffen, aber wenn er der Älteste von Herrn Stern, dem Dragoman und Meister Strauß war, dann konnte man nur das Beste von diesem Kaiser und seinen Männern sagen. Eine große Erleichterung war es auch, dass sie nun nach Herzenslust aufstehen und herumlaufen konnten. Nach 3 Tagen Zugfahrt konnte niemand von ihnen mehr sitzen. Es war bei weitem nicht so schlimm wie die Fahrt in dem großen Franzosenboot, aber es war schlimm genug, denn ein Eid-Atik verbrachte seine Tage nicht mit Sitzen, sondern auf den Füßen. Bis zu dem großen Fluss war Herr Stern immer herbeigeeilt, wenn einer von ihnen aufgestanden war. Sie mögen sich doch bitte wieder hinsetzen. Nur die Toilette durften sie benutzen, außer in den Bahnhöfen, weshalb Tassaud schon aus Langeweile ständig in die kleine stinkende Kabine gegangen war, auch um manchmal nur mit dem Fuß den kleinen Deckel am Boden zu öffnen, durch den man direkt auf die schnell vorbeifliegenden Gleise blicken konnte. Die Landschaft draußen vor den Zugfenstern, zumindest die Pflanzen, aber auch die Menschen, wurden immer vertrauter, es wurde wärmer, die Luft wurde trockener und sogar der Staub erinnerte ihn an die Heimat. Die Haut der Menschen war nicht mehr so schrecklich blass und man sah auch nur noch selten Menschen mit gelben Haaren, über die sich Tassaud auf ihrem Marsch nach Flandern noch so gewundert hatte. Schließlich kamen sie zum Bahnhof Zwillingrad und Herr Stern erklärte ihnen mit vor Freude zitternder Stimme, dass dies die letzte Station sei, wo sie kontrolliert werden würden. Gleich auf der anderen Seite wären sie unter dem Schutz des großen Sultans und somit aller Millionen Muslime auf der ganzen Welt. Wenn Tassaud überlegte, was die Araber ihnen zu Hause teilweise angetan hatten, wunderte es ihn schon, dass diese auch für ihn und für Adelfid einstehen würden. Aber Herr Stern war völlig überzeugt und begeistert von diesem Gedanken. Tassaud wollte ihm da nicht widersprechen. Und natürlich schauten Walid, Mehdi und Lunis weiter mit stark gerunzelten Stirnen zu ihnen herüber, aber offensichtlich hatten auch sie eingesehen, dass sie hier das Spiel bis zu seinem Ende mitspielen sollten. Auch sie wurden überrollt von der großen Welle der Liebe. Doch schien es so, als würde Herr Stern recht behalten. Denn gleich, nachdem sie in Zwillingrad frisches Wasser und Kohlen gefasst hatten und ihr Zug die Grenze zur Türkei überfahren hatte, wurden sie empfangen wie lang verlorene, heißgeliebte Söhne und die Türken machten keinen Unterschied zwischen Gnawer, Berbern oder Arabern. Auf jedem Bahnhof begrüßte sie eine jubelnde Menschenmenge, die Bahnhöfe waren geschmückt und zusätzlich wurden Fahnen geschwenkt. Die Männer reichten ihnen Blumen, Tee und Früchte durch die Zugfenster. Manche kamen herein und steckten ihnen mit Rosenwasser übergossenes Gebäck zu. Die Freude schien keine Grenze zu kennen. Tassaud und die anderen verstanden kein Wort, auch der Dragoman war ratlos. An den anderen Stationen hatten sie kaum mehr verstanden, als dass die uniformierten Beamten schlechte Laune hatten. Da war ihnen das hier natürlich eine willkommene Überraschung. Hatten sie auf ihrer langen Fahrt die Gewehre der Wachtruppen auf den Bahnhöfen fürchten gelernt, obwohl diese stumm geblieben waren, feuerten die Menschen hier in und außerhalb von Uniformen und Formationen Salutschüsse für sie ab. Es war, als hätten Tassaud, Adafid und die anderen den Krieg gewonnen, ganz so, wie es der Lachen vorhergesagt hatte. Nach ihrer Ankunft in Konstantinopel treffen wir jetzt wieder auf Edgar Stern, der jetzt sich gerade in sein Hotel in Konstantinopel zurückziehen kann. Es ist ein armenisch geführtes Hotel, das Tokatlian, das es heute nicht mehr gibt in dieser Form. Stern empfand es als äußerst angenehm, die Tür seines vornehmen Zimmers im Tokatlian hinter sich schließen und langsam die von dem pompösen Mobiliar ausgehende Ruhe auf sich übergehen lassen zu können. Meine Güte, was waren das für Stunden gewesen? An jedem türkischen Bahnhof war das reinste orientalische Freudenfest gefeiert worden. Man nötigte sie förmlich, Weintraubengebäck, Granatapfelsaft und Tee in kleinen geschwungenen Gläsern zu sich zu nehmen. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn ihnen auch noch Bauchtänzerinnen in die Waggons geschickt worden wären. Die Ankunft ihrer kleinen Truppe im Osmanischen Reich wurde von den Türken so begeistert gefeiert, als wären sie tatsächlich das kriegswichtige deutsche Kommando, zu dem sie die wutschäumende rumänische Presse hinaufgeschrieben hatte. Die Krönung der Feierlichkeiten hatte dann freilich der Empfang in Konstantinopel selbst gebildet. Am Bahnhof stand eine Blaskapelle. Die Menschen jubelten ihnen wieder zu. Sie wurden von zwei Adjutanten Enver Paschas in Empfang genommen. Während die Marokkaner in einer Kaserne untergebracht wurden, wurden Stern und Schabinger in einer offenen Equipage zum Hotel gefahren. Die Straßen gesäumt von weiteren Jubeltürken. Überall hingen schwarz-weiß-rote Fahnen zur Begrüßung der Delegation aus Deutschland und als Zeichen der unverbrüchlichen Freundschaft des deutschen Volkes mit den Muslimen der Welt. Stern fiel auf, dass sowohl auf der Nord- wie auch auf der Südseite des Hornes, also in Galata, Kasim Pascha, Stambul wie auch in Fatih, hier und da Häuser zu brennen schienen. Unauffällig fragte er Schabinger, was es damit auf sich habe. »Das sind armenische Kirchen«, nuschelte der Freiherr ihm zu, damit ihre Begleiter sie nicht verstehen würden. Außerdem schauten sie dabei weiterhin winkend nach links und rechts, auf dass ihr Gespräch auf der einen Seite und ihre Mimik und Gestik auf der anderen möglichst wenig miteinander zu tun hatten. »Die Jungtürken lieben die Armenier ebenso wenig wie die Alttürken. Sonst lassen sie die Kurden die schlimmste Arbeit erledigen, aber manchmal greifen sie auch selbst zu.« »Aber tut denn keiner was dagegen?« »In Wahrheit keiner. Der kranke Mann vom Bosporus hat gewissermaßen die Armenier als die Ursache allen Übels für sich erkannt.« »Ist das denn zutreffend?« Schabinger von Schowing schaute kurz mit skeptischem Blick zu Stern herüber. »Keineswegs. Aber es ist eine bequeme Erklärung, viel einfacher als all die komplizierten Wahrheiten. Und wenn sich die Lage nicht bessert, liegt es immer hübsch dran, dass noch nicht genügend gegen die Armenier ausgerichtet wurde.« Können wir Deutschen denn nicht unseren Einfluss für unsere christlichen Brüder geltend machen? Schließlich besteht doch fast der halbe türkische Generalstab aus unseren Leuten, fragte Stern. Wir könnten vielleicht. Fraglich ist, ob wir sehr viel zu Wege brächte. Derzeit sind uns zudem die Allianz mit den Türken und die Unterstützung des Dschihad wichtiger. Die Hohe Pforte hat lang genug gebraucht, sich für unsere Seite zu entscheiden. Außerdem gibt es einige deutsche Vertreter im hiesigen Generalstab, die durchaus etwas gegen die Armenier haben, diese auf übelste Weise mit den Juden gleichsetzen. Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch die dringende Empfehlung, uns allen bitte den Gefallen tun zu wollen, zuvorderst Ihnen selbst gegenüber keinem unserer Gesprächspartner auf Ihre mosaische Herkunft zu verweisen. Ja, aber ich bin gar kein Jude, ich bin sogar... Der Freiherr schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. Dann ist's ja gut. Belassen wir es bitte einfach dabei und verzichten wir auf die Details. Denn bei allen Meinungsverschiedenheiten, die wir mit unseren Freunden im Osten auch immer hatten und haben werden, so finden wir doch stets eine herzliche Verbundenheit durch unseren gemeinsamen Hass auf die Jude. Stern schwieg nun, während ihnen ihre Begleiter zulächelten. Nachdem sie vom Bahnhof zunächst durch eine moderne Stadt gefahren waren, nahmen sie den Weg zum Bosporus hin, auf dem Straßen zu Gassen wurden und die europäische Moderne sich langsam zu einem orientalischen Treiben wandelte, ohne dass die Jubelbekundungen abnahmen. Sie fuhren einige Meter am Ufer des Bosporus, wodurch sie einen schönen Blick hatten, wie die Stadt links und rechts die 7 Stadthügel entlang des Goldenen Horns hinaufwuchs. Natürlich war es unverzichtbar, dass die deutschen Gäste am Ende noch auf der Galata-Brücke über das Goldene Horn gefahren wurden. Schließlich war die gerade erst von der Emma in Gustavsburg in ihrer jetzigen Form errichtet worden. Dann waren sie schon in Pera, dem Stadtteil, in dem das Tokatlian, eines der vornehmsten Hotels Konstantinopels, lag. Nach all dem Trubel war Stern nun die Ruhe seines mit Goldbrokat und osmanischer Teppichkunst reich verzierten Zimmers aus Tausend und einer Nacht gerade recht. Am nächsten Morgen war es mit der Ruhe vorbei, sobald Stern und der Freiherr die Eingangstür des Hotels geöffnet hatten. Die ganze Stadt, so erklärte es ihm der Übersetzer, der von der deutschen Botschaft geschickt worden war, um Stern und Schabinger von Schowingen abzuholen, wollte schließlich die Ausrufung des Heiligen Krieges durch den Sultan feiern. Die Feierlichkeiten begannen in der Fatih-Moschee, wo dem Sultan, gekleidet in den Mantel des Propheten, das Schwert Mohammeds vom Scheich umgegürtet und die grüne Fahne des Propheten entrollt wurde. Dort hatten Stern und die anderen deutschen Freunde keinen Zutritt, da sie ausschließlich Muslimen vorbehalten war. Sie fuhren zur Botschaft. Etwas außerhalb der Stadt sah Stern, wie die Menge ein Gebäude zerstörte, das er nicht genau zuordnen konnte. Für eine Kirche erschien es ihm zu klein zu sein. »Was machen die Menschen da? Ist das auch eine armenische Kirche?«, fragte er den Übersetzer. »Nein, Effendi, das ist das russische Denkmal. Es gibt keinen Türken, der es nicht hasst.« »Und warum steht es hier?« »Nach dem verlorenen Krieg gegen die Russen fanden die Friedensverhandlungen in San Stefano statt. Wir verloren Bulgarien und mussten sogar noch ein Denkmal für die russischen Soldaten bauen.« »Verstehe.« Stern sah, dass Sprengsätze unterhalb des spitzen Turms mit dem orthodoxen Kreuz angebracht wurden. »Schauen Sie nur, es wird sogar gefilmt«, rief der Übersetzer Stern zu, und tatsächlich stand ein Mann auf einem Podest und kurbelte an einer Kamera, während die Menge das Denkmal dem Erdboden gleichmachte. Sie kamen nach Therapia, eine Stunde nördlich von Konstantinopel am Bosporus gelegen, wo die deutsche Botschaft ihr Sommerquartier hatte. Botschafter Paul Graf Wolf Metternich zur Gracht, ein Mann von vielleicht 60 Jahren mit einem beeindruckenden Schnurrbart, hatte etwas Katzenhaftes an sich, er war sehnig, hatte einen stechend scharfen Blick und sah sprungbereit aus. Der Botschafter war gerade erst seit ein paar Tagen in der Stadt. Die offizielle Einsetzung stand noch bevor, nachdem sein Vorgänger von Wangenheim gerade verstorben war. Das Wort ging, es habe an Überarbeitung gelegen. Unter größter Anteilnahme, gerade auch des christlichen Teils der einheimischen Bevölkerung, war Freiherr von Wangenheim in Konstantinopel beigesetzt worden. Metternich musste noch in eine dringende Besprechung mit türkischen Ministern, empfing die beiden Landsleute aber mit großer Herzlichkeit und ließ sich ihr transeuropäisches Abenteuer kurz schildern. »Meine Herren, das Vaterland kann nicht von größerem Stolz auf Sie erfüllt sein, als ich dies im Moment bin. Es ist mir eine große Ehre, nur Bestes über Sie nach Berlin zu berichten, aber jetzt muss ich Sie zur Eile anhalten. Der panislamische Aufmarsch ist für 5.30 Uhr am heutigen Nachmittag angesetzt. Daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich Ihre Marokkaner zusammenzutrommeln, zu präparieren und auszustatten, damit Sie schließlich für das Reich die Ernte Ihrer Tapferkeit und Tüchtigkeit einfahren können.« Schabinger schaute zu Stern hinüber, der verstand. Wenn es um praktische Angelegenheiten ging, griff der Freiherr gern auf den nichtadligen Zirkusdirektor zurück. Stern nickte nur. »Wenn Sie erlaube, Herr Botschafter, würde sich Leutnant Stern um die Marokkaner kümmern. Ich hingegen würde gern einige Gedanken zur weiteren strategischen Ausrichtung unserer Orientpolitik festhalten.« »Ja, wie Sie meinen, Herr von Schowing«, sagte Metternich. »Ich kann Ihnen gern ein Büro zur Verfügung stellen. Ihnen, Herr Stern, stelle ich hingegen unsere Dampfbarkasse zur Verfügung, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie liegt gleich unten am Anleger. Der Kessel ist schon unter Dampf. Da sind Sie in 0, nichts in Dolmabahçe, mitten im Herzen Konstantinopels, wo man Ihnen sicher schnell weiterhelfen wird.« »Herzlichen Dank, Herr Botschafter«, konnte sich Stern nur freuen. Es war erhebend, unter deutscher Flagge den Bosporus herunterzufahren, aber besonders faszinierend war es für Stern, die Stadt links und rechts der Meerenge die Hügel hinauf wachsen zu sehen. Einmalige, märchenhafte Bilder, die sicher nicht jeder Besucher zu sehen bekam. Doch kaum hatte die Barkasse in Dolmabahçe, wie es auf dem Schild des Anlegers stand, im Stadtteil Besiktas angelegt, musste Stern sich sofort wieder auf die Hektik des Treibens einstellen. Ja, Er selbst hatte es sogar besonders eilig, da ihm die Zeit davonlief. Es schon auf 3 Uhr zuging und er noch nicht einmal wusste, wo seine Marokkaner verblieben waren. Mit Hilfe des Übersetzers und am Kai befindlicher Soldaten fanden sie herauf, dass die Gefangenen Quartier in der Hamidi-Kaserne erhalten hatten, nur ein paar Minuten entfernt die grünen Hügel hinauf. Hier wurde Stern von seinen Schützlingen begrüßt, aber viel Zeit für Höflichkeiten blieb nicht. Denn nun mussten französische Uniformen für die Delegation besorgt werden, damit sie nachher hübsch zeigen konnten, wie die Franzosen die muslimischen Brüder für ihren Kampf missbraucht hatten. Aber hier bewährte sich die orientalische Flexibilität, Botenjungen wurden herbeigerufen und waren kurze Zeit darauf wieder zur Stelle mit französischen Uniformen oder immerhin doch Uniformen, die französischen sehr ähnlich sahen. 2 der Jungen hatten außerdem Schneidermeister mit im Schlepptau. Und so, wie sie die bunte orientalische Zirkuskleidung mit Hilfe von Meister Strauß fachkundig zerstört hatten, so stellten sie jetzt mit den türkischen Schneidermeistern aus den bunten Ausgangsteilen französische Uniformen für die Marokkaner her, so gut das eben in der Kürze der Zeit möglich war. Da es nun schon auf 5 Uhr ging, war Eile geboten. Auf dem Taksimplatz war der panislamische Aufmarsch in vollem Gange. Stern und seine Truppe mussten auf die Tribüne. Das erwies sich als einfacher, als Stern angenommen hatte. Denn da, wo sie auftauchten, teilte sich die Menschenmenge wie das Rote Meer vor Moses und sie kamen unter Jubelbekundung auf ihre Plätze. Die Marokkaner standen ganz vorn, dahinter stand Stern, zwischen dem Grafen Metternich und Freiherr von Schowingen. Metternich hielt eine kurze Ansprache, die von seinem Dolmetscher ins Türkische übersetzt wurde. Stern soufflierte dem sprachbegabten Marokkaner auf Französisch, was dieser in donnerndem Arabisch über den Platz rief. Die Begeisterung der Menge war nicht zu übertreffen. Sie sangen abwechselnd Intiakam, ein türkisches Kriegslied, das wohl Rache bedeutete, Heil dir im Siegerkranz, die preußische Kaiserhymne, wobei der Menge die Intonation von Intiakam deutlich leichter fiel als das wenig vertraute deutsche Lied. Doch nichts konnte der überschäumenden Begeisterung Abbruch tun. Stundenlang standen sie gemeinsam so da, wohl mehr als 60.000 Mann, und feierten die bevorstehenden Siege. Das deutsche Augusterlebnis ein paar Monate zuvor, von dem die Presse so eindrucksvoll berichtet hatte, schien Stern im Vergleich zu diesen Begeisterungsstürmen fast schon blass. Doch bald nach dem Ende dieser Veranstaltung musste Stern die Schattenseite dieser Begeisterung sehen. Als Schabinger und er bei ihrem Hotel Tukatlian ankamen, bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Fenster waren oder wurden zerschlagen, das Mobiliar aus den Fenstern auf die Straße geworfen. Als sie sich dem Hotel näherten, versicherte ihnen einer der Redelsführer, dass es für die beiden absolut sicher sei, in dem Hotel zu nächtigen. Den deutschen Freunden werde man natürlich kein Haar krümmen. Es sei nur so, dass der Hotelbesitzer, Herr Tukatlian, ein Armenier wäre und man müsse den Freunden ja wohl kaum erklären, was es mit denen auf sich habe. Zwar war Stern nichts Negatives über Armenier im Allgemeinen oder über Herrn Tukatlian im Speziellen bekannt, aber er verstand, dass diese Diskussion an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt sicher völlig zwecklos war. Und so gingen sie in ihre Zimmer, die tatsächlich inmitten des Chaos um sie herum unberührt geblieben waren. Die Szenerie war unheimlich, aber sie schickten sich dennoch drein, zumal sie zu so später Stunde, gerade in dieser Nacht, sicher nur unter größten Mühen überhaupt noch ein anderes Bett für sich gefunden hätten. Jakob Hein war das. Er las einen zweiten und letzten Teil aus seinem historischen Roman »Die Orientmission des Leutnant Stern« vor.